weit zu gehen. Ich hab ja nicht einmal Lust, überhaupt aufzustehen. Mein Chef wird garantiert ziemlich sauer sein. Doch das stört mich nicht, denn dann bleib ich daheim. Ich hab halt keine Lust, mich überhaupt mal zu wegen. Und weil ich jetzt nicht muss, bleib ich heute einfach liegen. Was die anderen von mir denken, ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht, so bin ich nun einmal. Und das ist wieder so ein Tag, an dem ich gar nichts machen mag. Und das Schönste daran ist, das ist ein Tag nur für mich. Das Telefon klingelt lang, doch ich geh da nicht ran. Das ist bestimmt mein Chef, der noch nicht weiß, dass er mich mal kann. Es klingelt an der Tür, aber da geh ich nicht hin. Ist bestimmt nur Zeit, doch steht doch eh nur Scheiße drin. So langsam krieg ich Hunger, doch der wird wieder vergehen. Kann mir jetzt echt nicht vorstellen, in der Küche zu stehen. Hat noch nicht mal Lust, mir einen runterzuholen. Dabei wird das so leicht, weil ich alleine wohn. Ich hab halt keine Lust, mit euch wegzugehen.